Über die Probleme in Gesellschaften, die ihrem Individuum per Selbsterzählung vorgaukeln, jeder und jede könne Heldin des eigenen Lebens sein und bekäme dementsprechend, was sie verdiene, denken wir in Kapitel 6 nach. Vorher wollen wir uns weiter den Instrumenten dieser Heldenreisen widmen. Denn alle Heldinnen brauchen eine Waffe, um sich gegen die Widrigkeiten ihrer Reise wappnen und die eigene Geschichte erfolgreich erzählen zu können. Ein Werkzeug, ein Instrument, eine Fähigkeit, ein besonderes Wissen oder aber doch einfach nur ein scharfes Schwert. Tatsächlich besitzt jeder Mensch und potenzielle Held etwas, das viel kostbarer ist als all diese Dinge, etwas, das ihn nichts kostet und darüber hinaus reichlich vorhanden ist. 4. Begegnung mit dem Mentor. Wörter, Sätze, Bilder als Instrumente der Erzählung. Biete Waffe, suche Freunde. Essen, laufen. Erklären Sie mir das. Der Colonel wirkt frustriert, als er die List sieht. Er steht unter enormem Druck. Die ganze Welt möchte gerade erfahren, was die eben gelandeten Aliens auf der Erde verloren haben. Die wichtigste Frage lautet natürlich: Frieden oder Krieg? Die Kommunikation mit den Fremden scheint überlebensnotwendig für die gesamte Menschheit. Warum sollte man sich da mit banalen Begriffen wie Essen aufhalten? Okay, sagt die Linguistin und geht zum Whiteboard. Mit einem schwarzen Marker schreibt sie: Was ist eure Absicht auf der Erde? Darauf wollen Sie hinaus, nicht wahr? Fragt sie den Mann vom Militär. Das ist die Frage, bestätigt der Colonel. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass Sie verstehen, was eine Frage ist. Sie kreist das Fragezeichen ein und zeichnet einen Pfeil von diesem zu dem Wort was. Dass das hier eine Bitte um Informationen ist und eine Antwort erfordert, erklärt sie. Sie hebt nun das Wort eure hervor. Dann müssen wir den Unterschied zwischen einem spezifischen eure und einem kollektiven eure klären. Wir wollen ja nicht wissen, warum speziell diese beiden Aliens hier sind. Wir wollen wissen, wieso sie alle hier sind.